Wir sagen natürlich nicht Danke, liebes System. Wir sagen Pfui. Schalt das Radio ein, hört sie was am Rhein, auf 91,4 FM in Barcelona. Schalt das Radio ein, hört sie was am Rhein, schalt das Radio ein. Willkommen hier in Barcelona. Hallo, es ist wieder Samstag für die einen, Freitag für die anderen, Donnerstag für die nächsten. Guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Es ist Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Im Frühling möchte ich bei dir sein. Du zeigst mir das Land. Wir gehen von See zu See. Frühling. Sarah Kirsch, ich bin sehr sanft. Ich bin sehr sanft, nenn mich Kamille. Meine Finger sind zärtlich, braun, Kirchen in deiner Hand. Meine Nägel Flügelschuppen von Engeln liebkosen. Ich bin der Sommer, der Herbst, selbst der Winter. Im Frühling möchte ich bei dir sein. Du zeigst mir das Land, wir gehen von See zu See. Da braucht es ein langes, glückliches Leben. Die Fische sind zwei, die Vögel bauen Nester, wir stehen auf demselben Blatt. Hallo Welt, dieser Tag geht bergauf und ich dreh mich nicht mehr um, wenn ich zum Krankenhaus lauf. Ich bring das Frühstück und leer den Müll, ich zieh die Vorhänge zurück, wie man ein Denkmal enthüllt, alles ist grau. Grau, Nebel und Rauch. Jemand hat den Himmel und die Straße vertauscht. Hallo Welt, ich bin noch nicht da. Eher drüber gestolpert, als ob alles ein Traum war. Ich leg die Hand in deinen Schoß und schlaf ein. Ich sehe Flugzeuge starten, nicht sagen, komm heim. So weit gut, gut, so weit bin ich noch nicht. Ich wollte mehr ohne Salz, du wolltest uns ohne mich. Wenn ich alle Lieben bei dir einziehen wollen, wenn du Menschen hast und deine Hütte ist voll. Was machst du da? Wenn du nicht mehr weißt, wie du heißt, der Gerichtsvollzieher um die Wohnung kreist. Was machst du da? Hallo Welt, ich weiß, es geht mich nichts an, aber kann es sein, dass dein Lächeln dir früher viel besser stand? Und jetzt die Preisfrage: Wer hat deinen Kunden gesperrt? Du ziehst die Schultern hoch, als ob das nichts Besonderes wäre. Alles ist Sport, jedes Tor sieht über die Furcht. Du lügst wie gedruckt und du kommst damit durch. Wenn eins und zwei nicht mehr reichen. Sinkt in Flammen an jeder Tanke, die noch steht, rotten sich Horden zusammen. Ich bin ihr Anführer und schwinge die Axt. Nach jeder großen Geste folgt ein filmreifer Satz wie: Lauf, los, das Ding geht gleich hoch. Los, lauf, los, im Hafen wartet dein Boot. Hast und deine Hütte ist voll. Was machst du dann? Wenn du nicht mehr weißt, wie du heißt, der Gerichtsvollzieher und die Wohnung kreist. Was machst du dann? Was machst du Es ist Samstag, der 22. März 2014. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Beginnen wir mit einer nicht mehr ganz so neuen Neuvorstellung mit Frau Andrea Schröder. Wer hinter dem Allerweltsnamen Andrea Schröder auch Allerwelts Musik vermutet, befindet sich auf dem Holzweg. Ganz mächtig sogar. Gut, sie ist jung, sie ist auch sehr hübsch. Sie hat Talent und ist Singer-Songwriterin. Anstelle des oft nervtötend fröhlichen Tralalas ihrer Genregenossinnen dieser Altersklasse bietet die aus dem Berliner Stadtteil Wedding stammende Musikerin allerdings weit tiefgründigeres Material. And I can feel the ocean in me, and the waves, and the view, and this very old town. Wir hören gerade von ihrem unlängst erschienenen Album Where the Wild Oceans End, das Titellied auch Where the Wild Oceans End. Sie singt hauptsächlich auf Englisch, aber hier und da sprengselt sie auch etwas Deutsches hinein. Zusammen mit ihrem Gitarristen und Kreativpartner, dem Dänen Jesper Lehnkuhl, schreibt sie schwermütige, nachdenkliche Lieder, die, je öfter sie genossen werden, nur noch weiter unter die Haut gehen. Schröders hochemotionaler, dabei erstaunlich kontrollierter Gesang klingt wie eine Mischung aus Patti Smith und Nico von Velvet Underground, aber auch nach Nick Cave oder Leonard Cohen. Alle vier standen zudem offenbar auch bei der Musik Pate. Between the mountains, the waves are breaking. In the middle of a dream, I close my eyes and I smell the sea. I can feel the ocean in me, and the waves, and the view, and this very old town. There's a magic lake. Unlängst erschien mit Where the Wild Oceans End ihr zweites Album. Das wurde erneut von Chris Eggman, dem Mastermind der US-Root-Rocks-Veteranen The Walkabouts, produziert und bietet die perfekte Fortführung ihres 2012 veröffentlichten, von der Kritik euphorisch gefeierten Debüts Blackbird. Auf der anstehenden Tour stellt eine der hoffnungsvollsten Newcomerinnen ihre neuen Songs live vor. Where the wild oceans end. Glaub das zu Küsse reißen die Luft. Doch wir küssen, als ob nichts geschieht. Und ich schaue viel auf ihre Seite. Oh, wir können sie schlagen für alle Zeiten. Dann sind wir Helden. Nur diesen Tag. Dann sind wir Helden. Dann sind wir Helden. Dann sind wir Helden. Frühling. Die Bäume im Ofen lodern, die Vögel locken am Grill, die Sonnenschirme vermodern, im Übrigen ist es still. Stecken die Spargel aus Dosen die zarten Köpfchen hervor, bunt ranken sich künstliche Rosen in Faschingsgirlanden empor. An etwas wie Glocken klingen, den Oberkellner bewegt, mir 1000 Eier zu bringen, von Osterstörern gelegt. Ein süßer Duft von Havanna verweht in ringelnder Luft. Ich fühle an meiner Susanna erwachende neue Natur. Es lohnt sich manchmal zu lieben, was kommt, nicht ist oder war. Ein Frühlingsgedicht geschrieben im kältesten Februar. Joachim Ringelnatz. Niemandsland. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen andere Musik. Wir mischen die Sprachen. Niemandsland. 91,4 FM in Barcelona. Hab ihn nie gebraucht, zieh die alten Nikes an, seh auch damit sehr gut aus. In der Typ. Yeah. Guck ihn dir mal an. Yeah. Jung, reich und schön, einer, der immer kann. Yeah. Er hält um meine Hand an. Was soll ich sagen? Hab 99 Probleme, aber keins mit meinem Mann. Hab 99 Probleme. Dann lieber Kunst, mach keine Musik für kleine Mädchen und Jungs. Guck mal nach im Netz, was die Masse so sagt. Sie finden lila Wolken gut, doch hassen meinen Part. Ich krieg einen guten Rat, iss mal mehr Salat. Hör dir meine alten Platten an, ist alles schon gesagt. Denn da vorne steht mein Typ, yeah. Guck ihn dir mal an, yeah. Jung, reich und schön, einer der immer kann, yeah. Er hält um meine Hand an, was soll ich sagen, auf 99 Probleme, aber keins mit meinem Mann. Auf 99 Probleme, keins mit meinem Mann, 99 Probleme. Ist die Miss Platinum. 99 Probleme hat die Frau. Noch ein Lied von ihr. Miss Platinum. Letzter Tanz. Die Sonne malt uns nochmal an die Wand. Der Tag war lang und viel zu hell. Wir beide stehen vor unserem Schloss aus Sand. Komm, wir schenken es den Wellen. Die Welt retten will, soll er das tun, wenn er das kann. Und wenn wir zwei uns nochmal sehen wollen, dann geht es niemand etwas an. Tanz noch ein letztes Mal, nur noch ein letztes Mal zusammen mit mir. Seele ewig lebt, dann ist da vielleicht Miss Platinum, Glück und Benzin heißt das neue Album der Elektropop-Diva. Dass sie was kann, wusste man ja, aber dass sie so toll auch ihr neues Album gestaltet, ist schon erstaunlich. Wir freuen uns, dem Niemandsland-Publikum diese Sängerin vorstellen zu können. Miss Platinum. Elektropop vom Feinsten. Frühling im Niemandsland. Contrabanda FM 91.4. Radio Libre y No Comercial de Barcelona, por la libertad de expresión. 23 años. Herr und Knecht. Der Herr rief: Lieber Knecht, mir ist entsetzlich schlecht. Da sprach der Knecht zum Herrn: Das hört man aber gern. Nenn mich Erinnerung, ich war schon immer hier. Die liebe lange Zeit häng ich in deinem Leben. Ist das ein Wohnblock, Body and Soul Komplex? Wie Puffer, eins, Bank, Lüge, nein, niemals keine Sorge. Ich will meinen Namen. Stadt und jedem Dorn. Ich will meinen Namen hören aus jeder Stadt und jedem Dorn. Ich will meinen Namen hören aus jeder Stadt und jedem Dorn. Ja, wie alle hören können, ist der Frühling eingekehrt, nicht nur draußen, sondern auch hier im Niemandsland. Morgen, hallo? Guten Morgen. Darauf sollten wir anstoßen. Du bringst ja jeden Samstag dein Fläschchen mit. Ja. Ich habe also heute Prost. Auch eins mitgebracht, weil... Ja, das ölt die Stimmbänder. Ja, natürlich. Und heute ist, glaube ich, der internationale Tag des Wassers. Darauf... Prosten wir. Lass uns anstoßen. Ja, nachher gibt's ein Bier. Mit Salut. Den Plastikflaschen. Klong. Obwohl, die feinen Leute, die werden ja so erzogen, ne, dass man ihnen sagt, mit Wasser soll man nicht anstoßen, aber wir gehören da nicht zu. Wir machen das ohne Hemmung mit der Plastikflasche. Die sagen ja auch, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Genau. Ja, heute ist ein besonderer Tag für alle Leute, die sich wehren, für alle Leute, die sagen, Schluss, wir haben die Schnauze voll. Von diesem räuberischen, faschistoiden Gesindel, das uns regiert, und wir protestieren. Heute gibt's einen Sternmarsch. Sternmarsch bedeutet, es gibt verschiedene Demonstrationen, die aus verschiedenen Richtungen auf einen zentralen Punkt zugehen. Wo findet das statt? Also die einzelnen Marschkolonnen Richtung Madrid, wir marschieren auf Madrid, die sind zum Teil schon auf der Straße seit 3-4 Wochen teilweise und kommen also aus ganz Spanien dahin marschiert, aus Andalusien viele, Asturien, sogar aus Portugal kommen Leute. In Ecuador, in Lateinamerika, gibt es eine Solidaritätsdemonstration zur gleichen Zeit. Die Katalanen, die wollen heute Nachmittag als letzte, so gegen 4 Uhr da eintreffen, weil um 5 Uhr spätestens sollen sich dann alle treffen in Atocha, und das sind also die sogenannten Marchas de la Dignidad. Die schweigende Mehrheit will sich zu Wort melden. Also wer das organisiert, das sind über 300 Kollektive in ganz Spanien, also die SAT, dieses Sindicato, Sindicato Andaluz de Trabajo oder sowas, ja, also eine linke, linksradikale, muss man sagen, Gewerkschaft, die immer mehr Zulauf bekommt, dann natürlich die PAH, diese Plattform gegen die Opfer der Hypothekengeschichten, dann so linke Gewerkschaften wie die CNT, die CGT, Nachbarschaftsvereinigungen, jetzt die anderen Gewerkschaften, die Kommissiones und UGT, das wollen sie dann doch nicht. Das finden sie doch unfein. Also die demokratisch gewählten Politiker so zu desavouieren und unter Druck zu setzen durch eine massive Demonstration. Auf der anderen Seite kann es sein, dass viele einfache Gewerkschaftsmitglieder als Individuen dahin gehen, von Kommissiones und UGT, aber natürlich die Spitze dieser Gewerkschaften hat nicht dazu aufgerufen. Wer sich auch sehr, sehr vornehm zurückhält, ist unsere Sozialistische Partei. Also da vermute ich erstmal, dass einfache Wähler, ganz wenige von denen hingehen werden, Mitglieder auch nicht und noch weniger Leute wie Rubalcaba. Also ganz viele Kollektive haben dazu aufgerufen, Frente Civico, die Izquierda Unida, die, was also vielleicht wie in Deutschland die Linke wäre. Und also wofür, wogegen wird demonstriert? Eben das, was Sache ist seit vielen Jahren hier in Spanien und immer schlimmer wird. Ne? Kürzungen, öffentliche Dienste werden runtergefahren, geschlossen, wird privatisiert, Recht auf Wohnung, gegen die Arbeitslosigkeit, dann Mindesteinkommen, die Schulden, die Staatsschulden nicht bezahlen und natürlich zum Beispiel die Hypothekenschulden natürlich auch nicht und so weiter. Und jetzt, also wie kommt es oben an? Einmal diese Marschkolonnen und dann aus noch ganze Züge, 800 Busse und so weiter werden erwartet. Und das Interessante finde ich auch, ist jetzt nicht nur dieses Treffen und diese Demonstration heute Abend ab 5 Uhr in Madrid, sondern die sagen, venimos para quedarnos, wir kommen, um hier zu bleiben. Und wollen also mindestens bis nächsten Dienstag in Madrid bleiben. Da gibt es dann noch weitere Aktionen, also morgen eine Riesenversammlung von allen. Dann am Montag sind nochmal zwei Demonstrationen angesagt an die Börse und zu den Ministerien. Und wollen also da übernachten, 3-4 Tage lang. Und aber wo natürlich, die PP-Regierung in Madrid, die stellt denen dann keine öffentlichen Räume oder Turnhallen oder so zur Verfügung. Und dann haben sie schon vorsichtshalber ihre Zelte mitgebracht, um die irgendwo aufzuschlagen. Aber das hat jetzt die Cifuentes, das ist die Delegierte der Regierung in Madrid, auch gleich verboten. Interessanterweise mit dem Argument, wenn die da ihre Zelte aufschlagen, das ist öffentlichen Raum privatisieren. Ja, da sind sie jetzt plötzlich gegen die Privatisierung, ne? Und sonst wird alles privatisiert. Ne? Und diese gleiche Frau, diese Cifuentes von der PP natürlich, die hat natürlich schon wieder die Aufstandsbekämpfungspolizei organisiert, also bis zu 1800 von denen stehen da Gewehr bei Fuß. Ja, ja, ich habe hier eine andere Zahl. 1650 von der Knüppelgarde sind in Gang gesetzt. Ja. Aber das ist die offizielle Zahl. Rechnen wir mal die Polizei in Zivil, die Geheimdiensttypen, Provokateure, Froschmänner in den Kanalisationen. Stadtpolizei. Das muss man natürlich auch. Dann denke ich auch, dass die Scharfschützen postieren auf strategischen Dächern. Ja, das machen die. Das ist kein Witz. Was die Demonstranten in Kiew machten, das wird hier von unseren Herrschenden mit Wohlwollen und einem wirklich sehr gütigen Lächeln bedacht. Aber wenn das hier passiert, dann, und das hat auch ein rechter Politiker gesagt, der hat die sogar mit Faschisten verglichen. Genau, das war der andere Häuptling da in Madrid, das heißt, der Präsident von der Comunidad Madrid. Ja, die selber Nazis sind, vergleichen linke bzw. antikorrupte Demonstranten mit Faschisten. Das ist schon erstaunlich. Also, und sagt sogar noch, die Leute, die da kommen, ne, hat er schon gestern oder vorgestern gesagt, bevor überhaupt gar gar nichts passiert ist, ne, hat er schon Stimmung gemacht und gesagt, da werden die Grenzen, die uns die Verfassung setzt, überschritten, und das sind Leute wie diese Organisation in Griechenland, die Goldene Morgenröte, diese Nazis, solche Leute sind das, die fordern das Gleiche. Also unverschämt, ja, und sagt, die Leute, die diese Sache unterstützen, die spielen mit dem Feuer. Also man hat den Eindruck, die sind ganz gut vorbereitet und haben Lust, da loszuschlagen. Ja, die Frage ist auch, welche und wie viel Zwischenfälle sie selber provozieren lassen von ihren infiltrierten Agents Provocateurs. Jedenfalls, ich denke mir, die Leute sind reif genug und bedacht genug und glaube ich auch wütend genug, um das alles auszuhalten, diese Hetze, die da kommt aus der öffentlichen und offiziellen Presse, das heißt die Presse der Milliardäre, die uns regieren, die lassen natürlich jetzt auch sehr viel Lügen verbreiten über diese Bewegung, die sich da wieder bildet. Das Motto der Demo ist auch Pan, Trabajo y Techo para Todos. Brot, Arbeit und ein Dach überm Kopf für alle. Das sind nämlich die Grundbedürfnisse, die hier in Spanien und in ganz Südeuropa so unglaublich erbärmlich schlecht gedeckt sind. Im Gegenteil, wo Geschäftemacher sich dieser Grundbedürfnisse bemächtigt haben und den Leuten ihre eigenen Häuser abluchsen und sie ihnen dann für teures Geld nicht nur weiterverkaufen, sondern sie hochverschuldet bis in die nächsten Generationen in ihren Häusern, für die sie schon ein ganzes Leben gearbeitet haben, nochmal bezahlen lassen bis an ihr Lebensende. Eine unglaubliche Situation ist entstanden, die wir diesem System, in dem wir leben, zu verdanken haben. Wir sagen natürlich nicht Danke, liebes System. Wir sagen Pfui. Ja, der Frühling ist da, meine Damen und Herren, hier im Niemandsland. Wir haben es eingangs gehört. Wir haben auch hier einen kleinen Froschteich aufgebaut im Studio. Ich habe da ein paar Frösche gefangen heute Nacht. Die sitzen hier um den Froschteich und quaken fröhlich vor sich hin. Ich hoffe, das kommt bei Ihnen zu Hause ganz gut rüber. Okay, also hier in Barcelona, wann geht's los und wo können die Leute hinkommen, um zu protestieren? Naja, um jetzt noch rechtzeitig nach Madrid zu kommen, müsste man ein Flugzeug nehmen. Und statt dieses Geld dann auszugeben, würde ich das lieber für andere Zwecke einsetzen. Aber gut, die Zentrale ist in Madrid um 17 Uhr. Aber zu dem, was du gerade sagst, ne, wie sich die Presse missbrauchen lässt von den Regierungen und zusammen mit der Regierung das vorbereitet, jetzt diese Geschichte, im anderen Zusammenhang hat man das auch gesehen vor kurzem, ja, da gibt's einen Journalisten, der nennt sich wirklich Journalist und wird auch von den Kollegen so, als solcher gesehen. In dem Zusammenhang mit der wo die Geschichte, wo die Guardia Civil da auf die Afrikaner geschossen hat, die mit Gummi geschossen, die ans Land schwimmen wollten. Ne? Da gibt's einen Journalisten, der sagt zum Beispiel im Fernsehen, die Afrikaner, die hierher kommen, die sind wie Kinder von anderthalb Jahren. Die können nicht schwimmen und die ertrinken von alleine. Ja, weil eben die Guardia Civil am Anfang abgestritten hat, dass die mit Gummi geschossen auf die geschossen haben. Ne? Ein Afrikaner, der zum Beispiel aus Mali kommt, das ist ja noch nicht mal ein Land, ne? Woher soll denn der wissen, Ceuta, Melilla, die haben ja keine geografischen Kenntnisse. Die denken, sie sind irgendwo auf der spanischen Halbinsel in Sevilla oder in Malaga oder Barcelona. So denken diese Afrikaner. Ne? Einige kommen sogar mit Messern an, die 20 Zentimeter Scheide haben. Und deshalb in Ceuta und in Melilla tut sich die Guardia Civil zusammen. Nicht nur um diese Massen, die da nach Spanien wollen, aufzuhalten, sondern damit sie nicht umgebracht werden. Ne? Und die bringen die nicht um, weil die Guardia Civil, also die Afrikaner bringen die Guardia Civil nicht um, weil diese ihre Arbeit gut macht. Ne? So schwätzen die Leute daher, genau im Sinne der Regierung, die natürlich sich nicht so dumm ausdrücken, sondern intelligenter, aber das gleiche Denken steckt dahinter. Wetter wieder hier im Zentrum von Barcelona. Ein doch immer sonniger werdender Tag. Heute Morgen hat es ganz leicht geregnet. Zumindest für alle die, die früh aufgestanden sind, gab es ein bisschen Regen zu bewundern. Diese seltsamen Regentage, wo die Sonne scheint, ein paar Wolken da sind und gleichzeitig fallen hier und da Regentropfen aufs Land oder auf die Stadt. März 2014, Niemandsland, Contrabanda 91.4 FM. Weltweit zu hören, auch im Netz unter www.contrabanda.org und www.niemandsland.contrabanda.org. Thank you. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Die rote Flut wird kommen. Die Beschäftigten von Coca-Cola in Spanien kämpfen gegen Standortschließungen und Entlassungen. Arbeitskämpfe hier in Spanien. Jeder Vierte, das wissen wir, hat keine Arbeit. Eine 500.000 Haushalte sind ohne Einkommen. 350.000 Wohnungen wurden zwangsgeräumt. Das muss man sich überlegen. 350.000 Wohnungen, rechnen wir nur mal 3 Personen pro Wohnung. Das sind 1.000.000 Menschen, die ohne Dach über dem Kopf auf der Straße sitzen, oder die meisten zumindest. Die Wirtschaftskrise hat Spanien in eine soziale Katastrophe geführt. Wirtschaftskrise heißt hier immer ein provoziertes Katastrophengemälde, das gemalt wurde von den Finanzmärkten bis hin zu den lokalen kleptomanischen politischen Führern, die sich so viel privatisieren und unter den Nagel reißen, wie sie nur können. Gut, dagegen entstehen aber auch zahlreiche Protestbewegungen, das ist die gute Nachricht. Mittlerweile sind es so viele, dass sie sich durch die Farbe ihrer Bekleidung optisch voneinander absetzen. Du hast da vorhin schon einiges genannt. Das gibt die Weißen, die protestieren gegen die Privatisierung und die Diebstähle im Gesundheitswesen. Privatisieren heißt ja eigentlich, öffentliches Eigentum in Privates zu verwandeln, ohne Verdienst auch noch. Niemand hat dafür gearbeitet, niemand hat dafür was getan. Die Privaten bekommen das von ihren Agenten in den Parlamenten praktisch geschenkt und dann verteilt man sich die Beute untereinander. Das heißt privatisieren. Bei der Riesendemonstration in Madrid am 23. Februar, heute ist der 22. März, am 23. Februar wie heute wird man das Farbspiel bewundern können, das die spanische Presse flugs in Fluten aufteilte. Las Mareas. La Marea Blanca, die weiße Flut der Beschäftigten im Gesundheitswesen. La Marea Verde, die grüne, gegen Kürzungen im Bildungswesen. Dann gibt es die orangenfarbene für soziale Gerechtigkeit, sowie die violette gegen die Abschaffung des Abtreibungsrechts bzw. der neuen Kriminalisierung der Abtreibung durch die neofrankistische Regierung. Neben noch nicht farbkodierten Gruppen, etwa gegen Repression oder für Umweltschutz, gab es auch eine rote Flut, die der Arbeiter von Coca-Cola zum Beispiel, die mit roten Streikwesten gegen Standortschließungen und Entlassungen protestieren. Dann gibt es hier in Barcelona auch noch die Yayo Flautas. Das sind Rentner, die um ihre Ersparnisse betrogen wurden mit diesen fürchterlichen Wertpapieren, diese Preferentes, diese präferenten Wertpapiere, die sie abgezockt haben. Coca-Cola Iberian Partners, die Ami-Brause für Spanien, Portugal und Andorra herstellt, hat am 22. Januar bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Umstrukturierung 4 der 11 Standorte schließen sollen. In Fuenlabrada bei Madrid, Cayoto, Alicante und Palma de Mallorca. Dadurch sollen 750 Stellen komplett wegfallen. Weitere 500 Beschäftigte müssen umziehen, wenn sie an anderen Standorten beschäftigt werden wollen. Die Frage ist, was steckt denn dahinter? Trinken die Leute nicht mehr genug Coca-Cola? Steckt da ein Absatzrückgang von Coca-Cola hinter oder wollen die lieber woanders billiger produzieren lassen? Das sind viele auf Pepsi umgestiegen. Wer weiß. Wer weiß, oder die lassen irgendwo eine Fabrik in Nordafrika bauen, wo die Leute noch billiger arbeiten, wo sie keine Sozialabgaben bezahlen müssen und gar nichts und keine Sicherheits- und Umweltauflagen haben, die ja dann auch hier in Europa für diese Konzerne dann doch ein Kostenfaktor sind, den sie nicht gerne bezahlen oder am liebsten nicht bezahlen würden. Es wäre doch ganz gut, wenn mit zum Anlass des heutigen Internationalen Tag des Wassers alle Hörerinnen und Hörer beschließen würden, ab heute mehr Wasser und weniger Coca-Cola zu trinken. Der multinationale Konzern Coca-Cola lässt seit 1953, also seit schönsten Franco-Zeiten, in Spanien produzieren und hat im Laufe der Zeit riesen Gewinne kassiert. Doch die goldenen Zeiten scheinen vorbei zu sein. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres lagen die Verkaufszahlen unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Vorsichtshalber verzichtete der Konzern darauf, für 80 Millionen Euro die Namensrechte des Stadions von Real Madrid zu erwerben. Da haben die Madrid-Fans Glück gehabt, sonst hieß das jetzt immer im Coca-Cola-Stadion von Madrid. Hier gebe ich weiter das Wort an sowieso, sowieso. Ja, wie sieht's aus bei euch im Coca-Cola-Stadion von Madrid? Hier im Coca-Cola-Stadion, alles in Ordnung. Dann sieht man, Cristiano Ronaldo widmet sein Tor der Firma Coca-Cola. Und so wird auch noch der letzte Fußballfan total Coca-Colisiert. Das ist bis jetzt den Menschen erspart geblieben, so eine Verhöhne-Piepung. Das ist ein Coca-Cola-Konzern. Die Umstrukturierung soll nun wieder für höhere Gewinne sorgen. Der Öffentlichkeit gegenüber argumentiert die Firma, ihr Angebot an die Beschäftigten sei großzügig. Die von der Schließung betroffenen Mitarbeiter könnten an anderen Standorten eingesetzt werden. Über 56-jährige Beschäftigte werde die Frühverrentung angeboten. Frühverrentung. Du bist ja verrentet. Die sollen auch früh verrentet werden. Mit 56, naja, es klingt eigentlich attraktiv. Wenn du das so sagst, kommt das bei mir an wie eine Verhöhnespiepelung. Ja. Übrigens, zu Hoeneß muss man gleich noch was sagen. Karl-Heinz Rummenigge, weißt du, wie er Hoeneß genannt hatte? Wann? In welchem Jahr? Vor ein paar Jahren bei einer Rede, bei einer Festrede. Ah, ja? Festrede auf Uli. Vater Teresa vom Starnberger See. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Also, das Gegenpendant zur Mutter Teresa, Vater Teresa vom Starnberger See. Ja, jedenfalls, wir waren hier bei der Coca-Colisierung. Also Frühverrentung. Und wer wirklich den Job verliere, könne eine Abfindung von 45 Tagen Lohn pro Arbeitsjahr kassieren. Das ist großzügig auf den ersten Blick, das ist schäbig auf den zweiten Blick. Stell dir vor, du hast da 10 Jahre gearbeitet. Das ist eigentlich nichts, wenn du den Rest deines Lebens dann arbeitslos bist und deine Rente noch gar nicht kassieren kannst und wahrscheinlich einen kleinen Hungerbetrag als Arbeitslosengeld bekommst. So, die sagen also, die Herrschaften in den Konzernetagen sagen, eigentlich gäbe es daher gar keine Entlassungen. Die Angebote des Unternehmens sind vollkommen absurd für die Arbeiter, kommentierte vor Journalisten Alberto Pérez Mayoral. Der ist Mitglied der Gewerkschaft CCO, Comisiones Obreras, und des Betriebsrats in Fuenlabrada. Hier in Madrid, so sagt der Gewerkschafter, beharren wir auf der Forderung nach Wiedereröffnung der Fabrik. Umzüge lehnt er ab. 3 Monate danach können sie dich auf die Straße werfen, wenn du nicht dem erwarteten Profil entsprichst. Ein Umzug komme für viele Arbeiter schon allein deswegen nicht in Frage, weil sie wegen ihrer Familie oder einer Hypothek an ihre bisherigen Wohnungen gebunden sind. Es sei daher eine platte Lüge, von Großzügigkeit zu sprechen. Ein Begriff, den auch große spanische Medien übernommen haben. Im Februar hatte an den betroffenen Standorten ein unbefristeter Streik begonnen. Die Streikenden forderten die Bevölkerung sogar zum Boykott von Coca-Cola auf. Am 15. Februar nahmen viele von ihnen gemeinsam mit Streikenden anderer Branchen an einer Demonstration in Madrid teil. Die Vorsitzenden der beiden Gewerkschaften CCO und UGT, Ignacio Fernández Tocho und Candido Méndez, liefen dabei an der Spitze. Coca-Cola zeigt sich bisher unbeeindruckt. Auch wenn etwas bessere Abfindungen zur Diskussion stünden, ist der Beschluss zur Schließung unumkehrbar. Vor allem, nachdem die Konzernzentrale in Atlanta, die Amis sagen Atlanta, in Atlanta zugestimmt hat, sagte der Spanien-Chef der Firma, ein gewisser Marcos de Quinto, vor Journalisten. Wie bei vielen Arbeitskämpfen in Spanien stehen zahlreiche Frauen in der ersten Reihe. Auch Marisa S., die seit 25 Jahren in der Kundenbetreuung von Coca-Cola in Madrid arbeitet, war ein Job in einem anderen Werk angeboten worden. Sie sagt, ich habe noch nicht einmal darüber nachgedacht. Hier habe ich mein ganzes Leben, mein Haus, meine Hypothek, meine Tochter, die gerade studiert. Ich kann doch nicht einfach weglaufen. Teresa G., die seit 30 Jahren bei dem Getränkekonzern tätig ist, betrachtet das Umzugsangebot als verlogen. Wie auch immer sie es nennen, sagt sie, sie wollen uns entlassen. Die meisten Frauen am Madrider Standort arbeiten bislang in der Kundenbetreuung oder im Büro. In der Produktion sind vorwiegend Männer. Die Situation im Moment ist so. Am 10. März hat die Gewerkschaft den unbefristeten Streik am Standort Coyoto in Asturien erst einmal beendet. Sie will aber weiterhin mehrere Stunden pro Tag zur Arbeitsniederlegung aufrufen und alle Mitarbeiter auffordern, an den landesweiten Protesten teilzunehmen. An den anderen Standorten wird jedoch weiter gestreikt. Für den heutigen 22. März ist, wie gesagt, erneut eine große Demonstration in Madrid geplant. Außerdem soll es Kundgebungen vor der Konzernzentrale sowie vor der US-Botschaft geben. Ja, 22. März ist ja übrigens der Todestag von Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1832. Also ich weiß das, weil ich habe ja mal bei Goethe gearbeitet und da wurden wir jeden Tag, wenn wir rein wollten, erst gefragt nach Geburts- und Sterbedatum von Goethe, sonst haben sie uns da gar nicht reingelassen. Nee, aber 22. März ist ja nicht nur dann in diesem Sinne ein trauriger Tag, weil der Goethe gestorben ist, sondern denken wir an 1968, was, wenn man heute sagt 1968, denken natürlich viele, oder immer weniger, aber immer noch einige, an den berühmten Mai 1968. Aber im Grunde ist diese Bewegung, die Geburtsstunde, sagen wir, dieser Bewegung war schon zwei Monate vorher, nämlich am 22. März. Ne? Und es ging da los in an der Uni in Nanterre, wo die Studenten, die in Heim gewohnt haben und Studentinnen vor allem, wo die Studentin dann denen auferlegt werden sollte von der Heimleitung Besuchsverbot, kein Herrenbesuch und sowas. Ja, natürlich gab es noch andere Gründe, aber das war der eigentliche Punkt, wo die Revolte losging, wo die dann heftigst protestiert haben. Und das hat sich dann wie ein Flächenbrand ausgebreitet, diese Sache. Und zwei Monate später war dann in Frankreich die Hölle los. Ne? Also nicht nur in Paris, mit den Studenten hat es angefangen und dann auch übergegriffen die Arbeitsbedingungen in den Fabriken, Peugeot und Citroën und all so weiter. Und eine authentische Revolution, so die so weit ging, dass de Gaulle im Begriff war, nach Deutschland zu flüchten, um sich dort bei den französischen Truppen einzuquartieren. Ja, und das ist eigentlich meine Hoffnung für den heutigen 22. März 2014, dass dieser Sternmarsch heute in Madrid auch wieder irgendwie sowas in Bewegung setzt. Land. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 22. März 2014. Willkommen zu unseren Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland bei Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Die erste Nachricht kommt aus London. 5 Familien sind reicher als Millionen Menschen. Eine unglaubliche Tatsache. In Großbritannien haben die 5 reichsten Familien mehr Vermögen als die ärmsten 20% der Bevölkerung zusammen. Das errechnete die Hilfsorganisation Oxfam in einem Bericht, den sie am Montag in London vorstellte. Die ärmsten 20%, das sind 12,6 Millionen Menschen, hätten gemeinsam ein Vermögen von 28,1 Milliarden Pfund, berichtete der Guardian am Montag vorab aus dem Oxfam-Bericht. Die 5 reichsten Familien, angeführt vom Duke of Westminster, vom Herzog von Westminster, einem gewissen Gerald Cavendish Grosvenor, kämen auf 28,2 Milliarden Pfund, also doppelt so viel wie die 12,6 Millionen Armen. Die Organisation forderte die Regierung auf, Mindesteinkommen für Bedürftige einzuführen. Da wird der Duke of Westminster aber sein Veto einlegen. Die Armen, die sollen arbeiten und beten. Berlin. Die Berliner Regierungskoalition aus CDU und SPD beabsichtigt offenbar, die Rechte der Polizei auszuweiten. Wie Bild exklusiv erfahren haben will, wolle Innensenator Frank Henkel die Polizisten noch stärker machen. Das sagte er, meldete das Boulevardblatt am Montag. Die Vorbeugehaft bei sogenannten Großlagen, wie etwa dem 1. Mai, soll demnach von 48 Stunden auf 4 Tage ausgedehnt werden. Das heißt, die Polizei kann selber entscheiden, wen sie ohne richterlichen Beschluss 4 Tage in Haft nimmt. So könne die Polizei, so heißt es offiziell, potenzielle Störer vorab aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, die Leute werden verhaftet und bestraft, bevor sie überhaupt etwas getan haben. Das heißt, ein Festnehmen auf Verdacht. Eine unglaubliche Tatsache. Die Unterbindungsgewahrsam, so heißt das offiziell, werde gegen Verdächtige angeordnet, wenn Anhaltspunkte für künftige Delikte vorliegen. Außerdem plane das Land Berlin, 2 automatische Lesesysteme zu kaufen, um Fahrzeugkennzeichen zu scannen. Und Berliner Beamte sollen künftig auch im Ausland hoheitlich tätig werden können. Umgekehrt gelte das auch für ausländische Polizisten in der Hauptstadt. Es ist also wie zu Metternichs Zeiten. Die zaristische Polizei, die Polizei des Zaren, darf in Berlin Menschen verhaften oder auch erschießen oder quälen oder foltern oder was auch immer und umgekehrt. Das ist Europa im Jahr 2014. Schauen wir einmal, was die Kollegen von der ARD heute am 22. März als die wichtigsten Meldungen um etwa 11.14 Uhr bekannt geben. Die Nachrichten in 100 Sekunden. Zur Tagesschau in 100 Sekunden. OSZE beginnt Beobachtermission für die Ukraine. Die ersten Experten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa reisen schon heute in das Land. Sie sollen die Sicherheitslage und den Schutz von Minderheiten beurteilen. Schwerpunkt der Mission ist die Ostukraine. Auf der Krim wird es keine Beobachter geben. Bundesaußenminister Steinmeier führt Gespräche in der Ukraine. In Kiew trifft er sich zunächst mit Ministerpräsident Jatsenyuk und Übergangspräsident Turchinov. Im Anschluss fliegt Steinmeier nach Donetsk im überwiegend russischsprachigen Osten des Landes. Die Reise soll die deutsche Unterstützung für die Ukraine unterstreichen. Diskussion über Sozialmissbrauch durch EU-Zuwanderer. Bundesinnenminister de Maizière will bei der Begrenzung von Leistungsmissbrauch verstärkt gegen die Verantwortlichen in Deutschland vorgehen. Dadurch solle eine gezielte Anwerbung und Ausbeutung von billigen Arbeitskräften aus ärmeren EU-Ländern erschwert werden, so der CDU-Politiker gegenüber der Rheinischen Post. Suche nach vermisstem Flugzeug MH370 geht weiter. Australische Militärmaschinen haben erneut damit begonnen, ein Gebiet im südlichen Indischen Ozean zu überfliegen. Ein Satellit hatte dort Objekte geortet, die möglicherweise Wrackteile der seit 2 Wochen verschollenen malaysischen Passagiermaschine sein könnten. Das Wetter. Heute vor allem in einem Streifen vom Südwesten bis in den Osten des Landes Regen, im Nordwesten sowie ganz im Südosten neben Schauern und einzelnen Gewittern auch Sonne. 8 bis 20 Grad. Ja, vielen Dank. Das waren die Nachrichten von der ARD in 100 Sekunden. Berlin, Thema Landwirtschaft. Deutschland kann den Genmais nicht stoppen. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags äußerte große Zweifel daran, dass das Agrarministerium den Anbau von Genmais der Sorte 1507 verhindern kann. Um Kritiker zu beruhigen, hatte das Ministerium ein nationales Anbauverbot von Genmais in Aussicht gestellt, selbst wenn dieser in der EU zugelassen würde. Diese Option stellen die Experten des Bundestags in Frage. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass solche Maßnahmen einer richterlichen Überprüfung nicht standhalten würden. Ebenso sei fraglich, ob ein Kompromissvorschlag auf EU-Ebene erfolgreich sei, wonach die Mitgliedstaaten innerhalb ihrer Landesgrenzen den Anbau von Genmais verbieten dürfen. Da lachen die US-amerikanischen Genmaiskonzerne und freuen sich, dass die Europäer es nicht schaffen, diese gefährliche Technik zu verbieten. Berlin, die Bundeswehr prüft US-Drohne. Das Verteidigungsministerium will noch in diesem Jahr über die Anschaffung von Kampfdrohnen entscheiden. Kampfdrohnen sind diese unbemannten Killerapparate, die in Afghanistan, im Irak, im Jemen und überall auf der Welt, wo die US glauben, Terroristen verfolgen zu müssen, Leute abknallen. Die Vorbereitungen sind weiter gediehen als bisher bekannt. Ein amerikanisches und ein israelisches Modell stehen in der engen Auswahl. Im Januar erteilte die Behörde von Ministerin Ursula von der Leyen von der CDU den Auftrag ans Wehrbeschaffungsamt, mit der Musterprüfung für die US-Drohne Reaper zu beginnen. Vorbereitet wird dies schon seit dem Jahr 2012. Man habe damals bei der US-Regierung nach einem solchen Luftfahrtsystem angefragt, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des Ministeriums. Schauen wir mal auf die Internetseiten der großen Tageszeitungen. Beginnen wir heute mit der Jungen Welt. Die kommt mit der Schlagzeile Putschisten als Partner. Mit Putschisten ist die neue Regierung in Kiew gemeint. Wir hatten letzte Woche schon darauf hingewiesen, wie interessant die Sprachwahl unserer Medien ist. Die bezeichnen die demokratisch gewählte Regierung, die von Putschisten gestürzt wurde, als Regime. Und die Putschistenregierung, die gespiekt ist mit Neonazis, als Regierung. Interessant, interessant. EU unterzeichnet einen ersten Teil von einem Assoziierungsabkommen mit ukrainischen Machthabern. Die Junge Welt spricht also nicht von Regierung, sondern sie sagt Machthaber und Putschisten. Russische Föderation ratifiziert Beitritt der Krim. Sanktionsspirale dreht sich. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und der ukrainische Regimechef Arseni Yatsenyuk haben am Freitag den politischen Teil des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Ukraine unterschrieben. Das ist ein Zeichen unserer Solidarität mit dem Volk der Ukraine, unserer Unterstützung für seine Hoffnungen und für seinen Durst nach Veränderungen, erklärte Van Rompuy anschließend in Brüssel. Putschisten haben Durst nach Veränderungen. Klasse. Er vertraue darauf, dass Yatsenyuk mit seiner Regierung, also mit seinem Regime, auf dem Weg ökonomischer und demokratischer Reformen weitergehe. Wir fragen uns, was meint er mit weitergehe? Die haben sich an die Macht geputscht und er sagt, sie sollen weitergehen mit ihren demokratischen Reformen. Sie haben noch keine einzige in Gang gesetzt, im Gegenteil, sie haben Demokratie abgebaut. Sie haben zum Beispiel Minister per Daumen benannt, Kumpels in die Ministerien geholt und haben gesagt, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Die verteilen Pöstchen. Und das Ganze wird hier von unseren Lichtgestalten der Demokratie gefeiert als ein Durst nach Veränderung. Unglaublich, aber so sieht's aus im Europa der Berliner Republik. Die katholische Kirche. In dem Papier verpflichtet sich die Ukraine unter anderem zur Respektierung der Menschenrechte. Etwa wie Saudi-Arabien oder Libyen oder Afghanistan oder all die Regime, Katar, all die Regime, die die Menschenrechte bespucken und mit Füßen treten. Oder unsere Regime hier, die Flüchtlinge beschießen lassen. Hilflose Flüchtlinge, die im Wasser schwimmen, werden mit Gummikugeln beschossen. Wie ein Schießen auf Hasen oder auf Tontauben. Und diese gleichen Leute, die das hier gutheißen, Die fordern von einem Putschregime in der Ukraine die Einhaltung der Menschenrechte. Um noch ein anderes Land ins Spiel zu bringen, damit klar ist, Niemandsland ist auch ganz klar für die Menschenrechte. Aber zur Ukraine, also ist wirklich hochinteressant, was sich da jetzt tut gerade und zusammenbraut. Ja, das ist zum ersten Mal seit 20, 30 Jahren fast wieder eine ganz einschneidende Geschichte. Und also ich denke, das wird sich irgendwie jetzt zeigen, was im Osten der Ukraine passiert, wo ja eine mehrheitliche russische oder russischsprachige Bevölkerung ist und wo auch die alten Industriezentren sind, Donetsk, und was sich dort tut in nächster Zeit. Ne? Von Westen aus oder von Kiew aus sagen die natürlich, die große Gefahr ist jetzt, dass Russland nach der Krim auch sich den Osten der Ukraine einverleiben will. Was so natürlich absoluter Quatsch ist, das halte ich für ausgeschlossen. Man weiß aber nicht, was da selber, dort selber passiert, weil Kiew, diese neue Regierung da, die ist ja trotz großer Mehrheit von russischsprachiger Bevölkerung im Osten die offizielle Regierung. Die haben immer noch ihre Truppen dort, ihre Polizei. Und jetzt wird es auch sehr wichtig sein, die Bevölkerung dort, wie die reagiert, ne, auf diese Maßnahmen der neuen Regierung. Also es, man kann gar nicht spekulieren im Moment, was ist wahrscheinlicher. Ne? Man weiß wirklich nicht, wie das weitergeht. Was wir wissen ist, es ist ein Machtkampf um ein Gebiet, ein Territorium, das durch und nach der Auflösung der Sowjetunion für die beiden Machtblöcke, die damaligen, der zerfallene Machtblock Sowjetunion, Nachfolgeregime Russland und der hiesige Machtblock, repräsentiert militärisch natürlich von der NATO, ein sogenanntes Vakuum ist. Und um dieses Gebiet wird gestritten. Das ist die Natur der Sache. Wenn zwei Machtblöcke militärisch sich gegenüberstehen, dann will jeder in das Vakuum zischen. Der Westen hat sich schon die Hände gerieben und hat gedacht, wir kommen da rein und verschulden erstmal das Land mit diesen sogenannten Währungsfondskrediten. Und wenn die erstmal verschuldet sind, dann ist es nicht mehr lange. Und da werden NATO-Militärbasen hingestellt. Das ist ein Gesetz. Das haben sie in Polen gemacht, das haben sie in Bulgarien, in Rumänien, in Litauen, in Estland. Überall, wo der Anschluss gefeiert wird an das hiesige System, werden auch militärische Strukturen eingeführt. Die Russen haben gesagt, Niet, Stopp, Stoi, bis hier und nicht weiter. Wir lassen uns nicht von euch NATO-Basen jetzt direkt in Semferopol oder auf der Krim vor die Nase setzen. Hier ist Schluss, hier ist die rote Linie überschritten. Es geht jetzt um die sogenannten Sanktionen. In der Ukraine-Krise will der Westen den russischen Präsidenten Wladimir Putin nun mit Sanktionen stoppen. Die Bundesregierung soll dabei die zentrale Rolle übernehmen. Angie stöhnt natürlich auf, die deutsche Wirtschaft protestiert. Doch Berlin kann, so sagt der Spiegel, gar nicht mehr zurück. Noch sind die Sanktionen, die die EU nach dem Unabhängigkeitsreferendum auf der Krim gegen Russland verhängen will, maßvoll, sagt der Spiegel. Es geht um die Sperrung von Konten und Einreiseverbote für russische Nomenklatura. Doch wenn Putin weiter eskaliert, so heißt es offiziell, könnten einschneidende Schritte folgen. Merkel warnte die russische Führung in einer Regierungserklärung diese Woche am Donnerstag davor, die Lage in der Ostukraine zu destabilisieren. Es gab hier mal kurz die Meldung, dass auch schon US-Militärs und US-Soldaten in der Ukraine gelandet sind. US-Militärberater und natürlich auch jede Menge CIA-Agenten sind da aktiv und bauen schon Milizen auf. Wie damals zum Beispiel, wer erinnert sich nicht, im Jugoslawienkrieg, wo sie Kroatien bewaffnet, militärisch unterstützt haben, um dann irgendwann auch diesen Waffenmarkt und diesen für die NATO doch attraktiven Markt am Kochen zu halten. Jedenfalls, Wenn Putin so weitermacht, für diesen Fall drohte sie mit Wirtschaftssanktionen. Wir alle wären bereit und entschlossen, falls sie unumgänglich wären, das sagt Frau Merkel. Hinter diese Worte kann sie nicht mehr zurück, sagt der Spiegel. Die Folgen wären schwerwiegend für beide Seiten. Im vergangenen Jahr tauschten Deutschland und Russland Waren immerhin im Wert von 77 Milliarden Euro aus. Russland lieferte hauptsächlich Öl und Gas. Deutschland schickte Maschinen, Kraftwerke, Arzneien, Züge und Autos. Über 6.000 deutsche Firmen haben sich in Russland niedergelassen und in den letzten Jahren 20 Milliarden Euro investiert. BASF zum Beispiel besitzt Anteile an sibirischen Gasfeldern. Im Gegenzug bekamen der russische Energieversorger Gazprom Gasspeicher in Niedersachsen. Ohne Spezialchemikalien aus Deutschland könnte Russland sein Öl kaum raffinieren. Wenn Merkel die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen lahmlegte, wäre das für die Versorgung in Putins Riesenreich ein schwerer Schlag. Aber auch die deutsche Wirtschaft müsste mit empfindlichen Einbußen rechnen. Der neue Siemens-Chef Joe Kaeser ist in den ersten 100 Tagen nach seinem Amtsantritt dreimal nach Russland gereist, um weitere Investitionen zu verabreden. Allein der Baustoffhersteller Knauf beschäftigt in seinem russischen Werk über 5000 Leute. Das alles steht nun in Frage. Ab diesem Montag könnten auf einer EU-Liste die ersten Russen stehen, die kein Visum mehr bekämen. Die Banken hätten 2 Tage Zeit zur Bearbeitung, dann müssten die Konten der Betroffenen eingefroren sein. Das heißt, würde diese ganze Geschichte weiter eskalieren, wer würde sich freuen eigentlich? Die Chinesen? Der Chinese und der Amerikaner, sagen wir es mal so, sagen wir es mal wie Helga Schneider. Die würden sich natürlich freuen, weil das wäre ein Rückschlag für Europa und für Russland, wenn der Wirtschaftskrieg losginge. Beide Seiten würden ordentlich verlieren. Oder der Hönes würde sich drüber freuen, weil dann wird nicht mehr so viel über ihn geredet. Ne? Dann ist er ein bisschen aus der Schusslinie. Das wäre doch auch möglich. Der Uli. Ja, zu dem müssen wir auch jetzt gleich kommen. Vater Teresa vom Starnberger See. Okay, schauen wir weiter auf die Internetseiten der großen Presseorgane hier bei uns im Westen, also Putschisten als Partner. Dann gibt es einen Artikel Berliner Heuchelei. Die Bundesregierung betrachtet Begleichung der Kriegsschulden gegenüber Griechenland als abgeschlossen. Gezahlt hat Deutschland aber nicht. Neue Störmanöver gegen Teheran, Netanyahu droht wieder mit Krieg gegen Iran, Mehrheit im US-Kongress für unerfüllbare Maximalforderungen. Wer hat es nicht gelesen? Netanyahu hat ja zusammen mit seiner Frau sein Personal gequält und gedemütigt. Also seine Frau, weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, die angeblich soll die nachts zwischen 2 und 3 Uhr plötzlich in das Zimmer vom Butler gestürmt sein und hat ihn angeschrien und kritisiert, er hätte wieder Milch in Tüten gekauft und nicht in Tetrabrik. Ja. Sowas wird es in Frankreich im Palais d'Elysée nicht geben. So behandeln die, nicht zum ersten Mal ist so ein Skandal jetzt rausgekommen, die hatten schon früher so ähnliche Probleme zu Hause. Das ist aber national nicht eingeschränkt, etwa auf Israel oder auf sonst ein Land, sondern da sind die Herrschaften sich weltweit relativ einig. Vergessen wir nicht, die ganze Prinzengarde, das sind auch ganz schlimme Finger, wie die ihr Personal behandeln. Dienstmädchen, Köchinnen, Zimmermädchen, die werden geohrfeigt, gequält, eingesperrt. Denen wird der Lohn gekürzt von Multimilliardären, wird ihnen der Lohn gekürzt, die arbeiten dafür Hungerlöhne, haben eigentlich kein Privatleben, die müssen den Herrschaften 24 Stunden zur Verfügung stehen. Und solche Geschichten hört man immer wieder. Wen das interessiert, man kann es nicht mehr hören. So schlimm ist da die Situation. Das heißt, diese Leute werden wirklich immer frecher gegenüber den von ihnen abhängigen Dienstboten und dem Dienstpersonal. Aber gut, dafür will er Krieg machen gegen Iran. Das ist wie damals Cato im römischen Senat. Der hat jede seiner Reden beendet mit: Im Übrigen bin ich der Meinung, Karthago sollte zerstört werden. Im Übrigen sind sie der Meinung, Iran sollte zerstört werden. Dann schreibt wieder Herr Mumia Abu Jamal im Forum der Jungen Welt, das ist der Mann, der im Todeskorridor sitzt, ausländische Invasoren bringen Tod, Chaos und Zerstörung, aber niemals Problemlösungen, sagt Herr Jamal. Wir zitieren kurz aus seinem Artikel, die Länder der Region, die wir arroganterweise den Nahen Osten nennen, die Frage ist ja, Naher Osten in Bezug auf wen oder was, Europa etwa, befinden sich gegenwärtig vor allem wegen der Habgier und Anmaßung Europas und der USA und dem dort vorherrschenden Denken weißer Vorherrschaft, in einem desaströsen Zustand. Die Bevölkerung des Iran leidet unter den schmerzhaften Sanktionen des Westens, während jene, die das Land Irak zerstört haben und sektiererische Kräfte stärken, die ethnische und religiöse Rivalitäten bis zur Raserei schüren und damit das Land in den Bürgerkrieg treiben, keine Konsequenzen zu fürchten haben. Irak ist heute ein Leichenhaus, das die gesamte Region mit Wellen von Chaos, Zerstörung und Destabilisierung überzieht. Das alles sind die bitteren Früchte der vor Beginn des Krieges von den USA in die Welt gesetzten Lüge von den angeblich vorhandenen Massenvernichtungswaffen. Vor einigen Jahrzehnten hatte ich als junger Journalist Gelegenheit, mit einer Gruppe iranischer Studentinnen und Studenten zu sprechen. Ich berichtete damals über eine Reihe von Demonstrationen, zu denen die iranische Studentenvereinigung Iranian Students Association, ISA, aufgerufen hatte. Sie marschierten durch die Straßen Philadelphias und skandierten laut die Parole »Nieder mit dem Schah«. Als ich dann ein Interview mit einer Gruppe von ihnen machte, erzählten sie mir vom unrechtmäßig erworbenen Reichtum des Pfauenthrons und vom Terror des gefürchteten Geheimdienstes SAVAK. Der SAVAK, der sein mörderisches Handwerk bei der CIA und dem israelischen Geheimdienst Mossad erlernt hatte, machte damals das Leben für Iraner im Ausland und im Inland zur Hölle. Wir zitieren nicht den ganzen Artikel von Herrn Mumia Abu Jamal, das soll genügen. Wer Lust hat, kann den Artikel auf der Internetseite in der Zeitung Junge Welt zu Ende lesen. Dann heißt es weiter, schlechte Zeiten, Spekulationsblasen, kaum Wachstum, ausgebremste Schwellenländer und Schadensbegrenzung in China. Ein Handelskrieg zwischen der EU und Russland käme sehr ungelegen, urteilen die Wirtschaftsexperten der Jungen Welt. Dann Wissenschaftler und Erwerbslosenverbände kritisieren, dass Minderjährige und Langzeitarbeitslose vom geplanten Mindestlohn ausgeschlossen werden sollen. Das heißt, wer langzeitarbeitslos ist, der soll auch nicht den Mindestlohn kriegen. Schauen wir auf den Spiegel. Russische Soldaten erobern ukrainisches U-Boot. Man sieht ein Foto. Die russische Schwarzmeerflotte hat das einzige ukrainische U-Boot übernommen. Die Besatzung der Saporoschje sei mit Blendgranaten zur Aufgabe gezwungen worden, heißt es. Australien weitet MH370-Suchgebiet aus. Es geht also um das verschwundene Flugzeug. China und Japan schicken Schiffe zur Hilfe. Australien hat 6 Flugzeugaufklärer in der Luft. Doch schlechtes Wetter behindert die Suche im Indischen Ozean nach der Malaysia Boeing. Jetzt wird das Suchgebiet deutlich ausgeweitet. Immer gut für eine schlechte Meldung ist natürlich Nordkorea. Die Bösen, das Reich des Bösen. Da heißt es hier Militärübung. Nordkorea feuert 30 Kurzstreckenraketen ab. Pfui Teufel. Das Reich des Bösen ist also wieder am Schüren gegen die westliche Freiheit. Kim Jong unprovoziert den Westen, heißt es hier ganz offiziell. Nordkoreas Diktator ließ 30 Kurzstreckenraketen bei einer Militärübung starten. Er reagiert damit auf, Achtung, das Frühjahrsmanöver Südkoreas mit den USA. Das ist der Nebensatz. Das heißt, Südkorea und USA machen ein Frühjahrsmanöver. Als Reaktion schießt der Diktator dann seine Raketen ab, auch ein Manöver, und das ist dann die Provokation. Und das schreibt der Spiegel, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, um uns alle noch weiter zu verblöden mit so einer Art Meldung. Ja, weil Nordkorea gehört ja schon seit vielen, vielen Jahren zur Achse des Bösen. Jetzt wir hingegen im demokratischen Westen, wir sind das genaue Gegenteil. Ne? Da gibt's so einen ehemaligen Kulturstaatsminister, Bernd Neumann, CDU natürlich, der sagte im Interview mit der Bild-Zeitung, wir Deutsche definieren uns über die Kultur. Deutschland ist die Kulturnation Nummer eins. Mhm. Also nicht etwa militärische Stärke demonstrieren, ne? Nicht? Über Natur geht das, ja. Also über Kultur, zum Beispiel Kultur bei uns hier, was ist das? Das ist, wenn ein Ehepaar ihrer 16-jährigen Tochter als Anreiz, damit sie arbeitet, studiert in der Schule und versetzt wird in die Oberstufe, dass sie dann sagen, dann kriegst du von uns eine Brustoperation finanziert. So, das gehört zur westlichen Kultur. Oder wie wir vor kurzem da über Barbie geredet hatten, die Frau, die sich 100-mal hat operieren lassen, weil sie sich zu einer Plastik-Barbie transformieren will. Und du, Dedi, hast du schon mal eine Gesichtshaartransplantation gedacht? Also oben auf dem Kopf bist du ja gut behaart. Da sieht man, ich habe an was anderes gedacht, wenn du mir kurz eine Bemerkung erlaubst. Ich habe mal in einem Scherzartikelladen ein Brusttoupet mit eingewebtem Goldkettchen gesehen, habe das gekauft. Und hab das mal scherzhaft, da ich selber auf der Brust kein einziges Haar habe, habe ich mir das scherzhaft unter einem offenen Hemd angezogen und bin dann mit Brusthaartoupee und eingewebtem Goldkettchen dann mal zu einer Party gegangen und wurde da recht ordentlich gefeiert auch von den anderen Scherzbolden, die solche Aktionen natürlich immer toll finden. Aber sie haben dich trotzdem erkannt da. Sie haben mich erkannt. Aber da eine Implantation zu machen, auf den Gedanken würde ich nicht im Traum kommen. Du etwa? Ja, ich habe mir das überlegt, ne? Also ich wusste das nicht, dass du auf der Brust keine Haare hast. Aber dann wärst du ja, wenn das so ist, also ich habe wirklich aber ganz wenige. Und jetzt ist natürlich, das war ja ungeheuer angesagt vor ein paar Jahren, ne? Ganzkörperenthaarung, der metrosexuelle Mann. Ne? Aber das ist jetzt wieder umgeschlagen ins Gegenteil. Und also heute wollen ja alle Hipster sein. Da habe ich gedacht, zwischen dir und mir, wer hat da mehr Chancen? Aber eigentlich gedacht, du hast da mehr Chancen, weil ich habe zum Beispiel einen ganz dürftigen Bartwuchs. Ne? Also ich rasiere mich einen Tag nicht und das fällt keinem auf. Ne? So die Wangen, das Kinn aufforsten und so. Da siehst du eigentlich schon eher wie ein Hipster aus als ich. Und ich habe zwar eine Brille, aber keine Hornbrille. Ne? Das gehört ja auch dazu. Du hast überhaupt keine Brille, aber du könntest ja eine Hornbrille mit Fensterglas zum Beispiel aufsetzen. Und mit Internetanschluss. So ein bisschen Retro, so ein bisschen... Ja, ja. Retro-Hornbrille mit Internetanschluss und Satellitenübertragung. Genau. Die Kleidung, das würde bei uns beiden ja ungefähr reinpassen. Ne? Aber nee, warum... Aber wie kommst du jetzt da drauf? Ich meine, ja, wir waren ja gerade noch im Irak und im Iran nee, jetzt. Und, zu, was in Deutschland Kultur ja. ist. Ne? Also, oder auch in USA jetzt, nicht militärisch, sondern diese westliche Kultur. In USA jetzt zum Beispiel, da gibt es jetzt Experten für Gesichtshaartransplantation, ne? die gleichen Leute, die früher die Kundschaft waren, dann so eigentlich gesetztere Herren, die eben ihr Haupthaar wieder aufmöbeln lassen wollten, und die haben in letzter Zeit immer mehr Zulauf von jüngeren Leuten, also so 26 bis 40 Jahre. Ein Drittel sind solche Leute, und die wollen dann einfach mehr Bart im Gesicht haben, aber da wächst nichts, ne? Und dann wird es da eingesetzt im Gesicht, und dann sagen die zu einer, da wird da zitiert: Einige Leute mögen lange Haare, andere mögen kurze Haare. Ich wollte einfach nur einen schönen Bart. Ich mag diesen rauen Look. Ja gut, also hoffen wir, dass es diese Kliniken auch bald hier gibt, weil in der Krise kann man sich das ja nicht mehr so locker leisten, mal kurz nach New York rüber zu chatten und dann für so eine Transplantation 8.000 oder 10.000 Dollar zu bezahlen. Ja, gut, mehr habe ich nicht zu diesem Thema. Es gibt noch mehr Beispiele. Ja, dann kommen wir zu Hoeneß, wenn du nicht mehr hast. Ist das auch Kultur? Uli Hoeneß, Fußball? Wie soll ich das sagen? Uli Hoeneß ist, ich hatte mich vorhin vertan, ich hatte gesagt Vater Teresa vom Starnberger See. Nein, ich muss mich korrigieren. Vater Teresa vom Tegernsee. Ah. Wie gesagt, das Münchner Urteil gegen Uli Hoeneß markiert einen gesellschaftlichen Wandel, sagt der Spiegel. Die Zeiten der Honoratioren gehen zu Ende. Der Rechtsstaat verteidigt seine Regeln gegen Prominente, die jedes Maß verloren haben. Das klingt ja toll. Er habe seine Anwälte beauftragt, erklärte Hoeneß am Freitag, keine Revision gegen die Entscheidung des Landgerichts München II einzulegen, ihn für 3,5 Jahre einzusperren. Der Verzicht auf eine Revision entspreche O-Ton Hoeneß meinem Verständnis von Anstand, Haltung und persönlicher Verantwortung. Er habe sich entschlossen, das Urteil anzunehmen. Jetzt brach ein Sturm der Lobhudelei los. In den Stunden danach hagelte es Respekts- und Liebesbekundungen von allen Seiten. Von Merkel bis Seehofer, von Beckenbauer bis Guardiola. Und schon am frühen Nachmittag hörten sich viele Kommentatoren fast wie Gratulanten an. Ja, das ist Deutschland 2014. Als hätte Uli Hoeneß praktisch die Menschheit gerettet. Alle huldigten wieder und wieder dem großen Uli, dem Unbeugsamen, als hätten sie schon vergessen, dass derselbe Mann mit seinem sehr speziellen Verständnis von Anstand, Haltung und persönlicher Verantwortung den deutschen Staat und seine Gemeinschaft jahrelang um Millionen betrogen hatte. Jawohl. Und jetzt kommen die pikanten Einzelheiten ans Tageslicht. Das Urteil besagt, dass dieser seltsame Vater Teresa vom Tegernsee, wie ihn Karl-Heinz Rummenigge in einer Festrede zu Hoeneß 60. Geburtstag vor 2 Jahren tatsächlich titulierte, eben doch kein Heiliger, sondern einfach nur ein weiterer Steuerhinterzieher ist. Und das der Achtung. Nelson Mandela von der Siebener Straße, auch das sagte Rummenigge, deutschem Recht und Gesetz unterliegt. Das Urteil von München ist für Fußballfans und die sonstigen Bürger die Gelegenheit, kurz innezuhalten und die Schönheit des Rechtsstaats zu bewundern. Das sagt der Spiegel. Denn es gilt gerade das Klischee nicht mehr, dass immer nur die Kleinen gehängt werden, während man die Großen laufen lässt. Das sagt der Spiegel. Werner, halten wir inne und bewundern wir auch einen Moment die Schönheit des Rechtsstaats. Moment, ob ich da einen Effekt habe. Augenblick, ich guck mal gerade. Ein Effekt wäre zum Beispiel... Nee, das ist der Trommelwirbel, der bringt's nicht. Die Schönheit des Rechtsstaats. Möchtest du auch etwas dazu sagen, zur Schönheit des Rechtsstaats vielleicht? Eine Bemerkung? Ja, nur zu Hoeneß, also zu dieser beispielhaften Haltung, dieser mutigen Haltung zu sagen, ich akzeptiere das Urteil, da hat er natürlich seinem Freund Lothar Matthäus wahrscheinlich an den gedacht, der gesagt hat, wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken, ja. Das ist genau, was Hoeneß jetzt gemacht hat. Nicht den Sand in den Kopf stecken. So, wir haben hier das Hoeneß-Lied, Atemlos in den Knast, featuring Uli Hoeneß. Da sieht man Uli Hoeneß am Pranger. Man hat ihn da in diese zwei Balken eingesperrt. Man sieht seinen Kopf und seine Hände. Die ragen aus den Balken. Hören wir da mal rein. Also, wir haben hier die Vollversion Helene Fischer, Atemlos in den Knast, featuring Uli Hoeneß. Das fängt an mit Bums-Elektronik. Wir werden eBay nicht verändern. Ja, das muss ich euch mal sagen. Ich brauche eBay auch und Google auch nicht. Und trotzdem werde ich es nicht verhindern. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden, dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen, dass wir diese Stadion hingestellt haben. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Supermarkt nicht finanziert. Atemlos in den Knast. Spür, was Geld hier mit dir macht. Mit großem Kopf geht's hinein. Der Würstchen Olli ist ganz klein. Yeah. Frau Nahles und Herr Gabriel immer weiter wissen. Dann kommt Vermögensteuer, dann kommt Erbschaftssteuer. Und am Ende nützt das gar nichts. Wissen Sie warum? Weil die Reichen gehen dann nach Österreich und in die Schweiz und dann haben wir gar nichts davon. Wir müssen die Reichen hier halten, damit sie weiterhin gemolken werden können, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und dafür müssen wir Voraussetzungen schaffen. Ein halbes Jahr später ist klar, wie Hoeneß damit auch meinte. Sich selbst. Atemlos in den Knast, die Schönheit des Rechtsstaats. Wir bewundern Sie von hier aus, vom Niemandsland. Atemlos in den Knast, Uli, Uli. Ja. Kommando Sonnenmilch, Schicksalsbeule. Kommando Sonnenmilch oder Sonnenmilch im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Thank you. So, in etwa 10 Minuten. Ja, in etwa 10 Minuten müssen wir hier den Froschdeich abbauen, das Wasser ablassen und die Vögel wieder einfangen. Die schwirren uns hier um die Lampen und um die Mikrofone. Werner, ich habe gesehen, du hast auch einen Köcher mitgebracht. Du kannst ja schon mal anfangen oder wolltest du noch etwas bemerken zum Schluss? Und wir haben noch ein paar Minuten. Ja, gut, nochmal zum 22. März. Ne? Erinnerst du dich noch an diese Punk-Zeit, wo es hieß No Future? Haben wir noch eine Zukunft oder nicht? Übrigens, wie heißt denn dieser Mensch, so ein Physiker, so ein Wissenschaftler, ist es Hawkins oder so? Der Stephen Hawking. Wie heißt er? Stephen Hawking. Stephen Hawking, genau. Mhm. Also der con la sonrisa vertical, ne, der da im Rollstuhl sitzt. Der hat vor kurzem, allerdings hat er wahrscheinlich mehr an den Umweltaspekt als an den politischen Aspekt gesagt, zu diesem Thema Zukunft, gibt's noch eine Zukunft? Wir müssen ganz schnell jetzt den Weltraum erobern, weil in 100 Jahren existiert die Erde nicht mehr. Ne? Und jetzt, wenn man sich das überlegt, ist natürlich die Frage, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da alle hin, ne? In den Weltraum, wenn es hier auf der Erde nicht mehr weitergeht? Und da ist ein ganz heikles Problem, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das benennen soll, also das normale Wort, das Hinz und Kunz benutzt, das ist ein bisschen unanständig. Das fängt mit F an und hört mit Urz auf. Aber da muss es doch auch ein anderes, vielleicht noch ein korrekteres Wort dafür. Ja, sowas in der Richtung, genau. Was hat es zu tun mit der Reise in den Weltraum? Ich meine, wenn da ein oder zwei oder drei Astronauten sind, dann geht es ja noch, ne? Oder wenn du zu Hause bist, dann machst du kurz das Fenster auf. Im Fahrstuhl wird's schon schwieriger, ja. Wenn das im Fahrstuhl passiert, da bleibt dann nur noch übrig, jemand von den anderen Mitreisenden böse anzugucken. Ja? Aber jetzt stell dir vor, im Raumschiff mit Hunderten von Leuten drin. Wenn sich das dann summiert, ja, weil bei so einem Furz, der ist ja, da ist Hydrogen drin, Methan, leicht entzündbar. Und da muss man aufpassen. Ich meine, die NASA ist schon länger dahinterher, ne? Denen ist das Problem schon seit langem bewusst und die haben da Studien gemacht, Analysen. Ist ja auch schon vorgekommen, dass in Raumschiffen Probleme gab, weil dann irgendwas angefangen hat zu brennen und so. Wenn da jetzt eine Gasmischung wäre, das könnte höchst gefährlich werden. Du alleine zusammen mit Marilyn Monroe zum Beispiel könnte auch schon gefährlich sein, weil die war ja bekannt dafür, dass sie dieses Problem hatte. Ja. Also gut, wie auch immer, es scheint so, dass wenn wir da uns aufmachen müssen im Weltraum, dass da noch nicht alle Probleme gelöst sind. Aber bis dahin bleiben uns ja noch ein paar Jährchen vielleicht und dann kriegen wir das vielleicht vorher wieder politisch in den Griff, damit diese Umweltzerstörung auf der Erde nicht weitergeht. Ja, ein großes Problem. Zum Schluss noch ein paar Worte über Günter Wallraff. Der ist nämlich wieder da, der arbeitet wieder undercover und diesmal, Achtung, für RTL, das heißt für das Privatfernsehen. Günter Wallraff arbeitet als Undercover-Journalist. Seit Jahrzehnten hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Missstände in der Arbeitswelt aufzudecken. Nun gibt es einen neuen Fall. Ein Informant riet ihn, zu recherchieren, warum der Großdiscounter Lidl Aufbackbrötchen eines bestimmten Herstellers so billig verkaufen kann. 1,05 Euro Brötchen. Kaum zu glauben, nicht? Wie kann das sein? Was steckt dahinter? Wie werden die hergestellt? Was für Arbeitsbedingungen sind da? Wollen wir sehen. Ich will es jetzt wissen. Ein Spottpreis. lässt er Rückschlüsse auf die Produktionsbedingungen zu. Günter Wallraff beschließt, sich beim Hersteller der Brötchen etwas genauer umzuschauen. Ja, Wallraff verkleidet sich jetzt. Er setzt sich wieder Perücken auf, Schnäuzer, Brillen, die berühmten Hornbrillen. Dann wird sein ganzes Gesicht verändert. Man erkennt ihn wirklich kaum wieder. Und dann schleicht er sich natürlich ein und beginnt zu ermitteln. Auf YouTube gibt es da unter dem Titel Wo Arbeit weh tut, Günter Wallraff Undercover, eine Reportage und auch gleich mehrere. Wie gesagt, nach gut 10 Monaten Pause recherchiert Günter Wallraff wieder Undercover für RTL. Der Sender will am 28. April die erste von 3 Reportagen aus der Reihe Team Wallraff ausstrahlen. Der Enthüllungsjournalist und seine RTL-Kollegen haben sich dafür in der Lebensmittelindustrie umgesehen. Da gibt es nämlich einiges, was man ans Tageslicht befördern müsste. Es geht um miserable Arbeitsbedingungen und um gesundheitsgefährdende Produkte, das sagt Wallraff. Also ein Thema, das uns alle brennend interessieren müsste. Denn was wir essen und uns krank macht, das können wir so schnell gar nicht erkennen und wenn es zu spät ist, sind wir krank. Die Themen der 2 weiteren Folgen, die RTL in den darauffolgenden Wochen zeigen will, will der Sender noch nicht verraten, um die noch laufenden Recherchen natürlich nicht zu gefährden. Hinter der Sendung steht inzwischen eine 10-köpfige Redaktion. Das heißt, es ist nicht mehr Wallraff alleine, der damit 2 Angestellten, die er auch selber noch bezahlen muss, recherchiert, sondern es ist ein Team. Das ist schon mal die gute Nachricht. Daraus könnte die eine oder andere Nachfolgesendung oder daraus könnten auch Nachfolger hervorgehen. So hoffe ich, das sagt der 71-jährige Wallraff, der in dem Format auch selbst zu sehen sein wird. Neben 3 weiteren Reportern. Bei der letzten Sendung im vorigen Juni hatte Wallraff eine RTL-Reporterin unterstützt, die sich als Zimmermädchen tarnte, um die schlechten Arbeitsbedingungen in Luxushotels aufzuklären bzw. aufzudecken und an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir können also Leuten wie Günter Wallraff dankbar sein, dass sie das bekannt machen, weil dann bekommen sie wirklich Angst, die Herrschaften. Und dann kann sich wirklich etwas ändern an den Missständen, die herrschen und die immer weiter auch gepflegt und gefördert werden. Gut, Niemandsland verabschiedet sich, wir müssen raus. Wir sagen, Leute, kommt zur Demo heute Nachmittag. Okay. Nochmal um wie viel Uhr und wo? In Madrid ab 17 Uhr. Und hier in Barcelona gibt's doch auch eine. Ja, aber die hat nicht direkt damit zu tun, um 19 Uhr in Gracia. Also da geht's um die Solidarität mit den Leuten, die angeklagt jetzt sind bei der Aktion vom 15M vom Parlament. Noch einen kleinen Hinweis für Film nächste Woche. In dieser Reihe Ateneu Barcelonés zusammen mit dem Goethe-Institut ist wieder am nächsten Dienstag der nächste Film. 19 Uhr, Kaddisch für einen Freund. Version Original mit spanischen Untertiteln im Ateneo Barcelonés in der Straße Canuda 6 und Eintritt frei. Es ist Eintritt frei, aber es ist besser, dort vorher anzurufen und Platz reservieren zu lassen. Das ist zwar ein großer Saal, aber das kann leicht schnell voll werden. Sehr interessanter Film. Die Geschichte einer ungleichen Freundschaft in Kreuzberg in Berlin, ein 14-jähriger aus dem Libanon, Flüchtling, Ali, wird geduldet im Moment in Deutschland, hat keine Aufenthaltserlaubnis und die harten Jungs aus der Gegend geben ihm eine Mutprobe auf, in die Wohnung eines alten Nachbars einzubrechen, einem russisch-jüdischen Emigranten. Und als Ali dabei erwischt wird, muss er den verhassten Feind um Unterstützung bitten, um die Abschiebung seiner ganzen Familie zu verhindern. Der gleiche Film am nächsten Tag, im Mittwoch, im Goethe-Institut, noch einmal um 19.30 Uhr. Tschüss, schönes Wochenende, alles Gute. Tschüss. Verehrte Fahrgäste, aus Sicherheitsgründen wird. Per la seva seguretat, aquesta estació està dotada de càmeres de videovigilància. Para su seguridad, esta estación está dotada de cámaras de videovigilancia. Para su seguridad y para los servicios secretos, y la policía, para la seva seguretat, y los gobiernos. Esta estación está dotada de cámaras de videovigilancia. Para su seguridad, esta estación está dotada de cámaras de videovigilancia. Ellos quieren verte. Siempre, a cada hora, en cada momento, en cada sitio. Cámaras de videovigilancia. Ellos quieren verte siempre. Aus Sicherheitsgründen wird dieser Bahnhof von Videokameras überwacht. Zieht den Bayern die Lederhose aus, so singen die Fußballfans im Stadion, wenn ihr Team gegen den FC Bayern München antreten muss. Und dieser uralte Traum ging am Wochenende teilweise in Erfüllung. Denn zumindest die Vorzeigelederhose des FC Bayern München, der Hoeneß-Uli, musste seine Hosen runterlassen. Nun steht der Gutmensch vom Tegernsee in einer Reihe mit Al Capone, der bekanntlich auch nur wegen Steuerhinterziehung belangt werden konnte. Dabei hat ein kluger Mann über Steuerhinterziehung mal Folgendes gesagt. Es ist doch unklug, solche Dinge zu machen, denn irgendwann kommt doch immer alles heraus. Und es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, ins Gefängnis zu gehen, nur um ein paar Mark Steuern zu sparen. 30-mal dürfen Sie raten, wer der kluge Mann war. Der Hoeneß-Uli natürlich. Deshalb hat er wohl auch nicht nur ein paar Mark, sondern ein paar Millionen Euro Steuern gespart, damit es dann auch Sinn der Sache ist, ins Gefängnis zu wandern. Vom Hoeneß-Uli stammt auch der schöne Satz, ich weiß, dass das doof ist, aber ich zahle volle Steuern. 2 Falschaussagen in 11 Worten, das nenne ich Effizienz. Denn als er diese 11 Worte 2005 aussprach, zahlte er erstens nicht volle Steuern und zweitens war es auch damals schon nicht doof, volle Steuern zu bezahlen, sondern anständig. Aber Hoeneß hält es wohl eher mit seinem Namensvetter, dem Wickert Uli und seiner Schwachte, der Ehrliche ist der Dumme. Sage noch einer, die Jugend habe keine Vorbilder. Und natürlich darf auch das Standardargument der reichen Steuerhinterzieher im Repertoire nicht fehlen. 2011 sagte Hoeneß, ich wäre sofort dafür, höhere Steuern zu zahlen, aber dann soll die Politiker mir sagen, was sie damit anfangen und wie sie das Schuldenmachen damit beenden wollen. Ja, wenn mit den Steuern nur sinnvolle Dinge finanziert würden, dann würden ja auch alle ihre Steuern zahlen. Aber unsere Steuergelder, die werden leider viel zu oft zum Fenster rausgeschmissen. Da werden zum Beispiel seit Jahren Millionen und Abermillionen verschwendet, um die gigantischen Polizeieinsätze bei Fußballspielen und Meisterschaftsfeiern zu bezahlen. Aber um Geld ist es dem Hoeneß doch nie gegangen. Auf die Frage eines kleinen Jungen, ob er Millionär sei, antwortete er souverän, im Leben sind andere Dinge wichtiger, als Millionen zu haben. Na klar, wichtiger ist es, sie nicht teilen zu müssen. Er ist schon ein ganz armes Würstchen, der Hoeneß-Uli.